im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere Freitag-Nacht-Ausgabe, eine freie Themennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050, kostenfrei, oder domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist 51 Jahre alt und heißt Martina. Hallo Martina. Hallo Domian. Hallo Martina. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's um aktive Sterbehilfe. Die du selbst in Anspruch nehmen möchtest? Ja, die ich selbst in Anspruch nehmen möchte und wo ich auch nicht verstehe, dass man da solche Unterschiede macht inzwischen. Warum möchtest du die in Anspruch nehmen? Weil mein Leidensdruck so groß ist. Welches Leiden hast du, Martina? Ich habe Depression, ich habe Borderline, ich bin süchtig, ich bin auf verschiedenen Ebenen oder irgendwie unglücklich. Also wir reden von einer schweren seelischen Erkrankung bei dir. Nicht von einer körperlichen Erkrankung. Ja, aber das ist doch gerade der Unterschied. Das verstehe ich nicht, warum da immer wieder Unterschiede gemacht werden. Ja, wenn überhaupt über Sterbehilfe gesprochen wird, dann geht es um Menschen mit tödlichen Erkrankungen, Menschen mit schwersten Behinderungen, Menschen mit seelischen Behinderungen werden da immer irgendwie ausgenommen, als ob der Leidensdruck da nicht genauso groß wäre. Und ich verstehe. In der Tat ist das ein Aspekt, den man besprechen muss und bedenken muss, warum schwerst seelisch erkrankte Menschen nicht unter gewissen strengen Umständen und Kriterien auch aktive Sterbehilfe in Anspruch nehmen können sollten. Da hast du recht, in der Diskussion geht es hauptsächlich in erster Linie um schwere körperliche Erkrankungen. Ich glaube, man wehrt sich so sehr dagegen, weil man sagt, dass es noch schwieriger festzustellen, ob das eine finale Phase ist, oder man kann da gar nicht von einer finalen Phase sprechen. Und man sagt wahrscheinlich, dass man da doch immer noch irgendetwas tun kann, wenn jemand seelisch so am Ende ist. Lass uns ein bisschen über dich sprechen, Martina. Ja, aber das finde ich zum Beispiel, das ist so wieder so ein Vorurteil irgendwie. Ich weiß, dass es bei Problemen, die ethisch und moralisch sind, Abtreibungsgesetz und... Aber was ich gerade sagte, Martina, lass uns mal über dich sprechen. Du hast du bist schwer depressionserkrankt. Wie macht sich diese Depression deutlich? Wie zeigt sie sich in deinem Alltagsleben? Ich möchte nicht mehr leben, aber ich möchte auch nicht grausam sterben. Ich möchte nicht zum Beispiel gezwungen sein, vom Hochhaus zu springen oder vor die Bahn zu springen oder mich zu erhängen oder mich zu erschießen. Sowas habe ich gar nicht, solche Möglichkeiten. Martina, wie lebst du? Lebst du alleine? Ja. Kannst du dich denn selbst so alleine versorgen? Kannst du einkaufen gehen zum Beispiel? Schwer. Wie oft verlässt du das Haus? Fast gar nicht mehr. Ich möchte es auch nicht mehr. Ich möchte nicht mehr leben. Kann das niemand verstehen. Wie lange leidest du schon an den Depressionen? Seit 24 Jahren. Also ich habe ja auch Dinge versucht. Man sagt immer so, ja, Menschen, die psychisch krank sind, die haben ja noch Möglichkeiten, die können ja noch therapeutische, psychologische Hilfe in Anspruch nehmen. Andere haben sie ja gar nicht. Jemand, der tödlich erkrankt ist, jemand, der Hast du denn die therapeutischen Dinge in Anspruch genommen? Alles, ja. Ich hab's gemacht. Ich hab, mein Leben besteht eigentlich nur daraus, dass ich immer wieder in Krankenhäuser gehe und wieder weg und wieder hin und wieder weg. Nimmst du zurzeit auch psychiatrische Medikamente? Nee. Nicht mehr. Ich hab sie abgesetzt. Ich hab bis vor kurzer Zeit noch, da wurde alles eigentlich eingesetzt. Nachdem du das abgesetzt hast, ging es dir da noch schlechter? Ja, ich glaube ja. Du trinkst zudem auch? Ja. Wie viel trinkst du? Ich trinke ungefähr, ich bin so Pegeltrinker im Moment, 7 halbe Bier am Tag, also 7. Aber dafür musst du aus dem Haus gehen und das einkaufen. Ja, ja, da gehe ich nur in die Ecke und dann komme ich wieder zurück. Und wie ist es mit dem Essen? Isst du? Fast nichts, nee. Das heißt, du bist spindeldürr? Nee, ich bin nicht spindeldürr, aber... Also du trinkst fast nur? Und nimmst flüssige Dinge zu dir und dann zudem auch noch viel Alkohol? Ja. Woher kommen die schweren Depressionen? Hast du eine Ahnung? Also es gibt natürlich, es gibt einen Auslöser, es gibt ein Ereignis in meinem Leben, das mich irgendwie geprägt hat oder das so einen Grundstein gelegt hat für eine folgenschwere Fehlentwicklung. Magst du es mir sagen? Wo ich dann auch ganz viele Symptome und Beschwerden entwickelt habe, die nicht so schön waren und die auch unglaublich schmerzhaft sind. Mhm. Und das ist sowas, das dann zum Beispiel... Magst du mir dieses Ereignis sagen, was da passiert ist? Ja, ich wurde als Kind missbraucht, aber das ist ja schon auch ein Thema, was schon fast missbraucht ist. Gut, aber das ist ja bei vielen Menschen, denen es im Leben schwer und schlecht geht, die es schwer haben und denen es schlecht geht, ist das ja oftmals auf diese Gewalttat zurückzuführen. Das tragt ihr, die ihr das erlebt habt, habt ja euer ganzes Leben mit euch herum. Das nützt mir aber jetzt nichts. Jetzt möchte ich zum Beispiel nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich habe versucht. Ich habe verschiedene Möglichkeiten versucht. Ich habe auch eine berufliche Reha versucht. Einmal, zweimal. Ich war immer wieder gesundheitlich irgendwie nicht in der Lage, das hinzukriegen. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich möchte, dass jemand mir jetzt zum Beispiel, wenn ich es könnte, wenn ich in der Lage wäre, mir so eine Pille zu verschaffen oder. Ich verstehe. Hast du Kinder, Martina? Nein. Ich gehe mal davon aus, dass du keinen Partner hast. Nein. Wie viele nahe Menschen hast du überhaupt um dich herum? Ich hätte Leute, die mir helfen wollten. Ich habe eine Familie. Ja. Ich habe Eltern, die immer noch leben. Ich habe 3 Brüder, die immer noch leben. Kümmern die sich um dich? Mal mehr, mal weniger. Ich möchte diese Hilfe gar nicht mehr annehmen. Ich kann sie gar nicht mehr. Ich kann gar nicht mehr. Kam der sexuelle Missbrauch damals aus der Familie? Ja. War es der Vater? Ja. Der Stiefvater. Er ist nie angezeigt worden. Das war eine andere Zeit. Ich bin 51. Ja, und ich frag's nur so. Martina, du weißt, dass ich schon ein Befürworter der aktiven Sterbehilfe bin, aber mit aller Vorsicht und mit großer Sorgfalt. Und wenn ich so höre, dass du Alkohol trinkst, wenn ich höre, dass du die psychiatrischen Medikamente abgesetzt hast, die dir schon etwas geholfen haben und seitdem geht es dir dann noch schlechter, wie du es mir gerade gesagt hast, dann sagt etwas sehr, sehr Lautes in mir, die Martina muss, die muss weiter sich gut behandeln lassen oder sich erneut behandeln lassen. Die Martina möchte sich nicht behandeln lassen. Warum kann man das nicht akzeptieren? Mhm. Die hat schon viel versucht und irgendwann kommt man auch an einen Punkt, da möchte man einfach nicht mehr nochmal ins Krankenhaus und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Warum war das so und warum kann ich mich selbst bestimmen? Mhm. Ich meine, warum zwingt man einen zum Leben? Ich meine, ich habe mir nicht ausgesucht, ins Leben zu kommen und da sind viele Dinge irgendwie schiefgelaufen. Warum zwingt man mich heute zu leben? Warum kann mir niemand helfen? Gab es in deinem Leben, du bist 51 Jahre alt, gab es mal Zeiten, die eigentlich ganz gut oder vielleicht sogar schön waren? Naja, eher, ja, die gab's. Aber kurzfristig nur. Was war denn da damals schön? Also ich bin so ein Mensch, der eigentlich so ein Beziehungsmensch ist. Also ich würde gerne eine Beziehung haben, aber ich kann sie gar nicht gestalten. Ich kann das überhaupt nicht. Ich habe total Defizite, was die Gestaltung von aber die einer menschlichen Beziehung anbelangt und soziale Kompetenz und all das, das habe ich gar nicht. Und aber die schönen Zeiten waren die Zeiten, wo es dann doch mal mit einer Liebe geklappt hat? Ja. Ja. Aber eben ausschließlich das. Und das ist ja auch irgendwie der Abhängigkeit. Hast du in deinem Leben auch mal gearbeitet? Ging das? Konntest Nein, du? Nein, ich habe nie gearbeitet. Was machst du jetzt so den ganzen Tag? Ich sitze vorm Fernseher und ich mach nichts. Gibt es heute irgendetwas noch, was dir Spaß macht? Nein. Gibt es das ist eben das Problem. Ich habe keine Interessen. Ich interessiere mich für nichts und niemand interessiert sich für mich. Und weiß auch gar nicht. Was wäre, Martina, wenn sich jemand für dich interessiert? Würde dir dann das Leben wieder attraktiver erscheinen? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich weiß gar nicht, wie Leben geht. Du sagst für mich Sätze, die gehen mir ganz tief ins Herz, muss ich dir sagen. Und ich habe so das Gefühl, wenn man dir wirklich gezielt unter die Arme greifen würde und könnte, dass du auch wieder Freude am Leben finden könntest. Ich glaube das noch nicht, dass du komplett abgeschlossen hast. Wenn ich eine gute Fee wäre und könnte zaubern, außer dem Tod, was würdest du dir von mir wünschen? Kann ich nicht sagen. Also im Moment denke ich nur, ich bin 51 Jahre und ob ich noch 60, 70, 80 wäre, ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich möchte im Moment nicht. Mein Leidensdruck ist hoch. Und ich kann ihn nicht runterfahren. Ich kann diesen Leidensdruck nicht runterfahren. Und auch alle, die angeblich oder tatsächlich bemüht sind. Ich habe auch zum Beispiel einen Betreuer, einen gesetzlichen Betreuer, der verwaltet mich vom Schreibtisch aus. Irgendwie kümmert sich um Dinge, aber... Das ist ja auch schlimm, wenn der es vom Schreibtisch aus macht. Das wäre viel schöner, wenn es ein realer Mensch an deiner Seite wäre. Ja, aber ich bin auch jemand, ich muss auch sagen, ich mache selbst Fehler. Also ich meine, das höre ich ja dann auch immer wieder raus aus allen Vorwürfen, die kommen. Du hast ja nicht, du machst ja nicht, du tust ja nicht, du sollst ja aber und... Martina, ich mache dir null Vorwürfe. Dann heißt es, nein, nicht du, aber dann heißt es, ja, da haben sie die Mitwirkungspflicht und das und das verpasst. Und ich möchte einfach nicht mehr. Warum kann man das nicht akzeptieren? Irgendwann kommt so ein Punkt, wo man... Hast du denn schon versucht, dir das Leben zu nehmen? Einige Male, ja. Liebe Martina, ich bin jetzt in einer Situation, in der ich manchmal in dieser Sendung bin. Ich weiß, dass ich mich sehr, sehr gerne mit dir noch sehr lange unterhalten würde wollen. Und dass das auch nötig ist. Ich kann das nicht, weil es eben auch eine Radio- und Fernsehsendung ist und wir einen gewissen Zeitrahmen haben. Ich werde dir jetzt das Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Bitte fass das nicht so auf, dass ich dich loswerden will und gib das jetzt mal rüber. So ist das wirklich nicht. Meine Psychologin hat das mitgehört. Und hab auch keine Sorge, dass wir dich jetzt mit irgendeinem Psychozeug zusülzen. Keine Sorge. Kenne ich schon alles. Ja, ich weiß. Kenne diese ganzen Installationen und ich habe sie alle angenommen. Ich war in psychiatrischer Behandlung. Ich war im Krankenhaus ambulant und dies und das. Irgendwie bin ich das Problem. Mhm. Ich kann nicht mehr. Ich kann irgendwie in diesem Leben nicht mehr Fuß fassen. Und ich respektiere auch deinen Wunsch, wenn du sagst, ich kann nicht mehr. Ich wäre der Letzte, der da großkotzig rübergeht und sagt, das Leben ist grandios, egal was passiert. So kann man es nicht sehen. Aber ich habe so für mich immer den Standpunkt, wenn noch ein Fünkchen Lebenshoffnung da ist, dann muss man das entzünden. Und irgendwie habe ich das Gefühl. Wenn auch nur ein kleines Fünkchen, das billige ich zu. Liebe Martina, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Und dann wird die Magdalena, das ist meine nette Kollegin hier im Hintergrund, wird dich anrufen. Und dann redet ihr beiden Frauen einfach mal weiter im Anschluss jetzt an das, was wir besprochen haben. Vielleicht gibt es irgendeinen Weg. Die Magdalena wird mir nachher nach der Sendung von dem weiter fortgeführten Gespräch erzählen. Und ich bin sehr interessiert und sehr gespannt darauf. Ja? Okay. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du dich gemeldet hast. Ich wünsche dir alle Kraft der Welt und dass alles so wird, wie du es möchtest. Okay. So, jetzt legst du bitte auf und wir melden uns. Ja, tschüss. Tschüss. Thomas ist hier. Thomas ist 47. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo. Guten Morgen, Thomas. Um was geht's bei dir? Grüß dich erstmal. Ich möchte mir der Vorrednerin erstmal wirklich von Herzen wirklich alles Gute wünschen. Sehr nett. War sehr bedrückend und ich wünsche und hoffe für sie, dass sie ihr Leben in den Griff kriegt. Ich muss mal, entschuldige, bevor wir zu dir kommen, Thomas, noch kurz was dazu sagen. Das sind Momente, wo ich oder wir wahrscheinlich, wie auch meine Leute, die Begrenzung unserer Möglichkeiten spüren. Eigentlich müsste man jetzt wirklich tatkräftig zu der Martina hinfahren und vieles in die Wege leiten und sich persönlich um sie kümmern und eine menschliche Ebene aufbauen. Und das können wir leider nicht. Wir sind halt eine ganz kleine Redaktion und das übersteigt unsere Kräfte. Aber das war jetzt so ein Moment, wo ich dachte, das müsste jetzt passieren. Und ich muss sagen, ich bin auch kurz vor den Tränen, was ich da gehört habe. Das ist sehr, sehr schlimm. Ich glaube, wenn sie gute Menschen... Man ist auch überfordert. Also ich wünsche ihr wirklich von Herzen alles Gute und dass sie die richtige Hilfe bekommt und auch Menschen in ihrer Nähe hat. Ich glaube, wenn die richtige menschliche Zuwendung stattfindet, dann könnte man Martina aus dieser Finsternis rausziehen. Das ist mein Gefühl, nach dem, was ich jetzt gehört habe. Ich glaube auch, man muss irgendwie... Ja, weitermachen, die Kraft haben. Es ist sehr, sehr schwer, aber da braucht es auch Menschen, die einen begleiten, die um sich herum sind, gute Freunde, Familie, die einem helfen. Und das kann gehen. Das kann funktionieren. Und ich fand es also auch sehr, sehr bedrückend eben. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und das ist ja nett von dir, Thomas. Dann lass uns erst mal zu dir und deinem Thema kommen, weswegen du angerufen hast. Domian, eine Warteschleife. Ich rufe an, weil ich an einer Zwangsstörung leide. Ja. Das schon sehr, sehr lange. Ja, was ist das für eine Zwangserkrankung oder Störung? Also ich habe Zwangsgedanken und Zwangshandlungen. Ach, Zwangsgedanken. Wiederholungszwänge und Zwangsgedanken. Sagst du mal ein paar Beispiele? Ja, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel, wie ich so jünger war, ich bin sehr gerne Auto gefahren, was ich heute gar nicht mehr so gerne mache. Ich bin eigentlich sogar ein schlechter Autofahrer. Mhm. Ich fahre auch nicht sehr schnell, eigentlich eher langsam. Und ich bekomme Gedanken, dass das passiert, zum Beispiel, wenn ich schneller Auto fahre. Ach so. Wenn ich in Ort hier fahre, in der Stadt, ich bin vorsichtig, ich zum Beispiel, ich habe zum Beispiel Wiederholungszwänge, ich mache die Autotüren mehrmals auf und zu. Mhm. Den Kofferraumdeckel, die Autotüren, ich mache Haustüren mehrmals auf und zu. Ich ziehe morgens mal die Socken mehrmals an. Also wie viel mal ungefähr? Wie viel mal ziehst du die Socken an? Also, das kommt ein bisschen auf die Tagesform an. Das kann schon so 3, 4, 5 Mal sein. Ja. Mhm. Auch die Jeans oder T-Shirt. Also du ziehst sie einmal an, dann wieder aus und dann an und so weiter. Ja, genau. Mhm. Zum Beispiel im Rhythmus erstmal nur links, rechts geht gar nicht, also erstmal links auch die Schuhe. Achso, du steigst dann in das linke Bein erst rein. Richtig, genau, ja. Ja. Und das ist ja so noch eine Kleinigkeit. Das ist doch, daran habe ich mich schon so gut wie gewöhnt. Ja. Was ist gravierender, was ist größer? Gravierender ist, wenn ich zum Beispiel in die Stadt muss. Wenn ich in die Stadt gehe, also wenn ich mal da bin, was ich eigentlich meistens vermeide. Mhm. Was ist dann? Wenn ich also in einem Parkhaus bin beispielsweise, habe ich schon große Angst. Dann mache ich die Türen mehrmals zu, dann gucke ich mich auch um, ob ich jemand beobachtet, ob das jemand sieht. Komischerweise bemerkt es irgendwie keiner. Vielleicht der eine oder andere, sie hat schon mal mitbekommen, fremde Leute, was macht ihr da Komisches? Ne? Mhm. Oder wenn ich durch eine Fußgängerzone laufe, dann laufe ich, oder nicht nur Fußgängerzone, auch bei mir, hier wo ich wohne, in meiner Kleinstadt, dass ich Wege zurücklaufe, weil ich wieder einen Zwangsgedanke habe und ein paar Meter zurückgehe, stehen bleibe, weiterlaufe. Mhm. Du gehst dann immer wieder zurück. Zwänge sind natürlich völlig irrational, aber versuch's mir mal zu erklären, warum du dann immer wieder zurückgehst. Was meinst du damit bewirken zu können? Was heißt bewirken zu können? Die Sache ist ja die, was bewirkt der Zwangsgedanke bei mir? Also ich habe immer leider Gottes irgendwelche Gewaltvorstellungen. Ich bin wirklich der friedlichste Mensch einer. Mhm. Welche Gewalt? Und da denke ich verletze jemanden. Mhm. Ich verletze jemanden am Kopf, am Gesicht, am Körper. Ich trete drauf. Ich habe zum Beispiel diesen Zwang, dass ich nicht auf Kanaldeckel trete, auf Bordsteinkanten. Auch auf gar keinen Fall. Das sehe ich niemals. Wenn ich das irgendwie muss, dann laufe ich zurück und gehe wieder vor und versuche diesen Gedanken zu löschen, dass ich mich wohler fühle. Mhm. Wenn ich ein ganz starkes Angstgefühl. Nochmal zurückzukommen auf die, du hast auch den innerlichen Zwang, aber den hast du im Griff, dass du jemanden verletzen möchtest. Ja, nein, ich möchte. Das möchte ich gar nicht. Musst. Dieser Gedanke kommt einfach. Mhm. Ja, dieser Gedanke ist einfach da. Du hast es aber noch nie gemacht. Nein, um Gottes Willen, niemals, niemals. Ich habe zum Beispiel, das hatte ich im Vorgespräch gesagt, so vor scharfen Gegenständen Angst. Mhm. Messern. Zum Beispiel, ich habe jetzt vor 2, 3 Wochen meine Wohnzimmer renoviert, da musste Teppich gelegt werden. Ich habe zum Beispiel Angst gehabt, das Teppichmesser in die Hand zu nehmen, weil ich dann denke, ich würde jemanden damit verletzen. Wie viele Stunden am Tag bist du mit den Zwangsgedanken beschäftigt? Die Zwangsgedanken sind praktisch, wenn ich eben schlafe dann nicht, aber am Tag sind sie ständig da. Die sind immer da. Das heißt also eine enorme Lebensbelastung. Ja, das nimmt auch sehr viel Kraft, also psychische Kraft weg. Ja, klar. Bist du berufstätig noch? Ich war sehr lange, lange berufstätig. Bin dann gekündigt worden vor einigen Jahren, weil ich auch eine Zeit lang krank war, eben wegen dieser Zwangsstörung, weil ich einen totalen Nervenzusammenbruch hatte. Mhm. Nicht mehr konnte. Ich habe meine Arbeit, denke ich, mal gut getan. Mhm. Ich war dann 2 Jahre arbeitslos und habe jetzt einen Teilzeitjob wieder. Lebst du alleine? Ja. Mhm. Du gibt es, das weiß ich, gerade was das Thema Zwangserkrankung anbelangt, in der Psychologie, Psychiatrie, sehr viele und soweit ich das beurteilen kann, auch sehr effektive Therapieansätze. Was hast du schon unternommen? Ich war 2-mal in der Psychiatrie gewesen. Und das wurde auch behandelt. Mhm. Und wenn jemand glaubt, dass eine Therapie, eine, in der Psychiatrie ein Spaziergang ist, dann hat er sich getäuscht. Das ist richtig schwere Arbeit. Mhm. Ich wurde also natürlich mit Medikamenten behandelt. Ich habe Exposition gemacht. Was heißt das? Exposition heißt, dass man mit dem Therapeut, das war eine Psychologin, also die eine war noch Studentin, die stand kurz vor dem Diplom, zwei nette, wirklich tolle Damen, die mich da sehr, sehr gut betreut haben. Aber es, das heißt, man geht raus, man guckt, wo die Zwänge liegen. Die sagen, gehen Sie einfach mal da und dahin, machen Sie, lassen Sie auch mal alleine und beobachten, wo die Zwänge sind. Wenn ich zurückgelaufen bin, sollte ich einfach weitergehen. Und das ging so 2 Stunden. Und wenn ich zurück in der Klinik war, also ich war wirklich erschöpft. Hat der Klinikaufenthalt dir etwas gebracht? Ging es dir danach besser? Ja, es ging mir besser. Bekommst du jetzt auch noch Medikamente im Moment? Ich nehme die Medikamente seit mittlerweile 6 Jahren, ja. Aber ich habe sie etwas reduziert, weil die haben sehr starke Nebenwirkungen, ja. Hast du das Gefühl, jetzt bist du 47, das verfolgt dich ja nun schon eine ganze Weile, wie du gesagt hast, dass es jetzt trotz Therapie und Medikamente schlimmer wird? Oder hast du es eher im, ist es eher im Griff, das Ganze? Also ich muss leider sagen, je älter ich wurde, desto schlimmer wurden eigentlich die Zwänge, die Zwangsgedanken. Als ich jünger war, so noch Anfang, Mitte 30, ich konnte das irgendwie handeln. Auf der Arbeit, ich konnte das verstecken. Ich musste es verstecken, weil ja auch dann die Angst da war, dass jemand das mitbekommt. Nun gibt es ja für jede, nun gibt es ja für jede psychische Disposition, gibt es ja Ursachen. Hast du eine Ahnung, woher das bei dir kommt? Was es, was das bewirkt? Woher es rührt? Da denke ich, da habe ich schon sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Ich hatte auch damals in dem Klinikaufenthalt, es wurde jetzt nicht direkt danach gefragt, ob es da irgendwelche Erlebnisse in der Kindheit, Jugend gab. Aber ich habe irgendeine Vermutung, ja. Magst du mir die Vermutung sagen? Also ich denke, ich hatte eine ganz glückliche Kindheit, also Elternhaus. Ich habe auch Geschwister, das war alles in Ordnung. Ich hatte auch Freunde, ich habe auch Sport gemacht. Das war ganz okay, aber ich kann mich erinnern, im Alter von, ich glaube, das war so 5. oder 6. Klasse, wurde ich, ich glaube schon, dass man sexuell missbraucht sagen kann, von Schulkameraden auf einer Klassenfahrt, die mich halt gefesselt haben, festgehalten haben und mir versucht haben, die Sachen auszuziehen. Und ans Geschlechtsteil zu gehen. Ich habe mich natürlich mit Händen und Füßen gewehrt. Ich habe damit auch nur, ich habe 2 gute Freunde, Freundinnen. Das waren die ersten eigentlich, die es das erzählt haben, jetzt hier. Und das war eine unwahrscheinlich, ich habe das ja verdrängt dann irgendwann. Man verdrängt das irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das darauf zurückzuführen ist. Ich weiß es nicht, aber das war da und ich habe geweint, ich habe geheult, ich habe geschrien. Und dann sagte dann Klassenkameraden, muss man so sagen, Klassenkameraden, die ziehen wir jetzt aus. Und die haben das auch geschafft. Und dann später, das war Nachmittagsunterricht, dann auch, wenn du was sagst, kriegst du was auf die Fresse. Also wenn ich zum Lehrer sagen würde. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das darauf zurückzuführen ist. Weil ich habe mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin damals gesprochen, ob es da vielleicht eine Ursache gibt, ob das wissenschaftlich, medizinisch irgendwie erforscht ist. Sie sagten zu mir, das kann Ihnen kein Mensch beantworten. Jetzt habe ich heute wirklich, du bist jetzt schon der zweite Fall, der sehr, sehr vielschichtig ist und auch sehr ernst und umfangreich. Und ich wieder das schlechte Gefühl habe, dass ich das Gespräch früher abbrechen muss, als wir es eigentlich führen sollten, Thomas. Ja, aber natürlich biete ich dir jetzt auch ein weiteres Gespräch im Hintergrund an, damit wir dir einigermaßen gerecht werden können. Vielleicht hat meine Mitarbeiterin, meine Psychologin doch noch auch für dich, obwohl du schon auch viel gemacht hast, noch einen guten Hinweis. Wir können es ja versuchen. Okay. Auf jeden Fall wünsche ich dir von ganzem Herzen, Thomas, dass es nicht schlimmer wird. Das wäre ja schon mal ein großer Fortschritt. Noch lieber wünsche ich dir natürlich, dass es besser wird und dass du wieder entspannter leben kannst, denn das ist eine große Lebensbelastung, wie du es gerade geschildert hast. Stimmt, ja, das ist sehr, sehr belastend, ja. Von Herzen alles Gute, Thomas. Du legst auf, wir melden uns gleich. Ich danke dir, Domian. Sehr gerne. Und mach weiter so. Vielen Dank. Und tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss, Thomas. Vielleicht kriege ich noch ein Autogramm von dir. Gerne, dann sagst du gleich der Magdalena deine Anschrift. Ja? Auf Wiederhören. Mir. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. 1:30 haben wir. Und hier ist Jason. 51, guten Morgen. Ja, hallo. Das ist das erste Mal, dass ich hier mal so anrufe. Ja, Jason, das klingt so amerikanisch, englisch. Amerikanisch. Du bist Amerikaner? Nee, nicht direkt vom Blut. Also mein Vater war damals Amerikaner und das lag nahe so, dass ich eben halt diesen Namen so ein bisschen nachpräge, so ein bisschen. Ich höre ja auch was Berlinerisches aus dir, ne? Heraus. Ja. Ja. Lieber Jason, um was geht's? Ja, also ich habe eigentlich dieses Thema mal gewählt, Transsexualität, weil ich mich in dieser Art und Form befinde. Mensch, ich habe gerade auch schon gedacht, die Stimme ist irgendwie, was ist mit der Stimme los? So ganz. Jetzt verstehe ich. Ja, ich bin seit einem Jahr jetzt mittendrin. Also du warst früher eine Frau vom Körper her? Ja, also bin ich immer noch. Bist du immer noch? Ich bin eben halt von der Hormonsache und so und bin ich jetzt mittendrin. Bist jetzt mittendrin? Ja, richtig. Du bist, ich sag mal, schon 51, obwohl das ein gutes Alter ist. Aber warum die Behandlung und die ganzen Aktionen jetzt erst? Ja, das hat eigentlich sehr viele Vorläufe. Der erste Anlauf war eben halt 2000 gewesen. Ich muss dazu sagen, ich habe auch eine Tochter, die ist jetzt über 27. Mhm. Und so, zu diesem Zeitpunkt war sie 12, 13 gewesen. Und ich hatte damals mit einer Frau zusammengelebt, mit der ich 8 Jahre zusammen war. Und die hatte mich ja unterstützt. So. Mhm. Und in dieser Form und Weise hatte ich eigentlich mit meiner Tochter relativ ein gutes Verhältnis. Sie hat ein offenes. Mhm. Sie hat in dieser Frauenbeziehung eigentlich auch gelebt. Mhm. Ist auch aufgewachsen darin. Mhm. Nun ist es aber so, dass bei mir die Transsexualität ja schon sehr lange besteht. Und dieses Wort Transsexualität besteht ja nun mal nicht in so einer Form sehr lange, dass man öffentlich darüber redet. Nein, so. Noch gar nicht so lange. Richtig. Ja. Und das ist eben halt auch eine Sache gewesen, warum ich mich dann zu diesem Zeitpunkt erst spät entschieden habe, mit dem Weg da eben halt Ich verstehe. Klar, als du 22 warst oder so, war das kein Thema öffentlich. Und da wusste kein Mensch Bescheid, was das bedeutet. Aber wie alt warst du, als du dir eigentlich schon sicher warst, ich bin im falschen Körper? Oh, relativ jung. Ja? Das fing bei mir schon im Kindesalter an und prägte sich im Jugendalter aus. Mhm. Zumal ich eigentlich mehr oder weniger immer noch nicht so ganz gewusst habe, was stimmt mit mir eigentlich nicht. Ja, es war immer sehr schräg bei mir. Das konnte man in der Zeit ja auch nicht einordnen, ne? Was konnte es nicht definieren, genau. Für mich nehmen. Aber so die Sehnsucht, eigentlich will ich ein Mann sein oder ich bin ein Mann, die war da. Also ein Junge mehr. Ein Junge, ja. Natürlich, klar, in der Zeit ein Junge, ja. Ja. Das heißt, dass ich eben halt auch Kinderbilder so von mir nachhinein irgendwann mal so für mich nachvollziehen konnte, dass es eben halt meistens immer darauf hinaus lief, dass ich mich auch so angezogen habe. In der Dusche habe ich mich auch nicht relativ offen gezeigt. Das heißt, dass ich mich auch in der Anziehkabine, wie in der Schule zum Beispiel, wenn wir Sport hatten oder so, meistens nie vor den Mädchen oder so ausgezogen habe. Ich musste dann irgendwo in der Kabine oder mich umdrehen oder ich bin erst später oder ich habe was runtergezogen. So war das auch im Schwimmbad. Wie war das denn, als sich zum ersten Mal dein weiblicher Körper gemeldet hat, als du deine erste Menstruation bekommen hast? Die war sehr spät, ich war ein Spätzünder. Wie alt warst du? 18. 18. Wie hast du dich denn da selbst empfunden? Schräg. Also zumal ich diese Art und Weise der ganzen, also oben schoss ich eben relativ spät. Ich war im allgemeinen relativ ein Spätzünder gewesen. Konnte das sehr lange eigentlich für mich verbergen. Die in der Schule konnten mich da auch nicht so einordnen. Teils, dass die Jungs mich ja eben halt als Kumpel gesehen haben. Ja, und die Mädels haben teilweise auch immer gedacht, ja, ist ein Junge. Und ich habe mich teilweise auch dem auch ausgegeben mal gehabt. Aber es hat sich irgendwann auch ein Gegensatz entwickelt. Das heißt, dass ich irgendwo gedacht habe, nee, also es kann nicht sein. Das heißt, dass ich mich eben halt versucht habe, mit einem Jungen irgendwo zu befassen. Das hat ja auch irgendwo am Anfang alles so ein bisschen hingehauen. Naja, sexuellen halt nicht. Ne? Deswegen frage ich mit der Menstruation. Das ist ja nun ein Zeichen, jetzt bin ich eine Frau. Ich bin weiblich. Tja. Hat dich das fast eher abgestoßen? Also eher mehr schmerzhaft, ne? Ich habe also eine ziemlich schmerzhafte Menstruationserfahrung bis in späten Alter rein. Und für mich war das immer eine Katastrophe. Und deswegen war es für mich auch nicht, ich konnte mich da nicht jetzt, sagen wir mal, abstoßend daran abreagieren und sagen, nee, das will ich jetzt nicht, das fand ich nur unangenehm, ich fand es doof und das musste weg. Welches Verhältnis hast du zu deiner Vagina gehabt? Ein relativ gespaltenes. Also ich konnte mich dem gegenüber manchen Menschen nicht offen zeigen, also beziehungsweise auch den Frauen nicht. Ich war relativ verkappt, also ich war verklemmt bis dort hinaus. Das fing erst ganz spät an, dass ich mich nach und nach dem mehr und mehr geöffnet habe. Und zugelassen habe, dass man auch mit mir schläft, praktisch auch, ja. So, jetzt hast du ja noch eine Vagina. Ja. Aber du nimmst schon Hormone ein. Jetzt hätte ich wirklich gerne mal wieder, wenn wir skypen können, dass ich dich zumindest sehen könnte. Siehst du sehr männlich schon aus, so vom, wenn wir uns gegenüber sitzen würden, würde ich... Also das, jeder kann das so ein bisschen anders sehen. Also ich habe jetzt kurze Haare, ich hatte vorher mal etwas längere gehabt. Über die Schulter drüber hinweg. Ja. Gibt es Bartwuchs schon? Leichten. Also ich muss abrasieren schon mittlerweile. Ja. Das heißt, wenn ich, das ist ja der Widerspruch, weil ich habe eben halt noch die Oberweite und das sieht ein bisschen komisch aus. Achso, kann ich da noch nicht so weitergehen. Die Oberweite ist noch da. Ja, leider. Das heißt, da gibt es demnächst chirurgische Eingriffe. Ich hoffe es. Du hoffst es. Und irgendwann gibt es auch aufgrund eines chirurgischen Eingriffs einen Penis. Ja, aber erst nach einer gewissen Zeit. Nach einer gewissen Zeit. Also ich lasse mir ein bisschen Zeit, ne? Mit allem. Ich habe das noch nie gesehen, wie ein künstlicher Penis aussieht. Hast du es dir schon mal angeguckt? Ja, schon einigermaßen. Wie sieht denn das aus? Also war jetzt nicht in Natura, aber eben halt, ich war jetzt ab und zu jetzt so in Krankenhäusern gewesen, teilweise, die dann solche OPs machen, bildlich gesehen, sieht nun natürlich nicht so unbedingt schön aus. Ähnelt das? Ist auch eine Angst vor, ne? Ja, das glaube ich. Ähnelt das ein bisschen einem natürlichen Penis? Jein. kann man sehen, wie man will. Beschreib's mal, wie es aussieht. Schwierig. Also es ist leider von der chirurgischen Seite her noch nicht hundertprozentig nachgeahmt worden. Ne? Mhm. Das ist eben halt klar, dass da noch ein bisschen mehr Form reinkommt. Und das hat man auch immer wieder gesagt. Das war auch in 2000 so gewesen, wo ich da war in dieser Klinik, dass das eben halt von Frau zu Mann sehr, sehr viel schwieriger ist als umgedreht. Genau, das hört man immer wieder. Das ist auch einleuchtend für einen Laien, ja. Mhm. Vor allen Dingen, weil das alles eben halt sehr künstlich mit der Harnröhre aufgebaut wird, weil der beim Mann länger ist als bei der Frau. Und so ist der Aufbau allgemein sehr viel schwieriger und komplizierter und viel mehr mit Narben versehen, ja. Also das muss man auch mal ganz klar sagen, dass man das nicht so leichtsinnig so sagen kann, jetzt macht man den Schritt und nun geht man den Schritt. Ich habe mal gelesen, dass das dann irgendwie am unter der Bauchdecke irgendwas eingearbeitet wird, da kann man pumpen, damit eine Reaktion kommt. Stimmt das? Ja. Ja. Kann man dann auch, kann der Mann, kannst du dann als Mann, als Jason, mit diesem Penis auch einen Orgasmus haben? Ja, also wenn ich offen reden kann jetzt mal in der Sendung, der Aufbau erfolgt ja eigentlich mehr oder weniger über die Klitoris. Mhm. Das ist ja so eine Art Vorbau, der wird ja nicht weggenommen, wird ja im Großen und Ganzen nur vernäht teilweise und dann ist so eine Art Pionit-Aufsatz praktisch auf der Klitoris obendrauf. Mhm. Also die Gefühlsechtheit ist da, die soll auch garantiert angeblich sein von einem Orgasmus her, den kann man auch bekommen, aber was man eben halt nicht bekommt, und da beneide ich euch Schmeller eben halt immer noch sehr, das ist eben halt der Samenerguss. Gut, das kann man nicht nachbauen, das ist völlig unmöglich. Wann glaubst du, werden diese großen Operationen gemacht werden können? Schwierig. Also es ist jetzt eben halt so, dass ich innerhalb von einem Jahr, und das ist sehr erstaunlich, manche brauchen da echt lange, aber ich habe in einem Jahr jetzt eigentlich fast alle durchgezogen, seit gerichtlich, seit jetzt auch namentlich, seit jetzt auch meine Therapie, die jetzt fast zu Ende ist jetzt. Ich habe jetzt bei der Krankenkasse das alles eingereicht, war schon eine Ablehnung da, zumal das alles ein bisschen sehr früh schon eingereicht wurde. Ja, ich versuche das auf einen rechtlichen Wege zu machen, weil ich mir eine Anwältin genommen habe und versuche das irgendwie zu steuern, dass man die da irgendwie reinlenken. Kann man in diesem Jahr noch damit rechnen? Also womit ich auf jeden Fall rechne, das ist die Brust-OP und die muss aus, die muss ab, weil einfach mal zeitlich von dem Faktor ich mir da so einen Zeitplan so im Kopf gedacht habe, am Ende August mache ich eine Ausbildung. Und die will ich bis zum Datum, also bis zu dieser Zeit, will ich diesen Drumherum-OP eben halt gemacht haben. Die Eierstöcke müssen raus, also die andere OP ist ja schon längst gemacht worden, dass die Gebärmutter ist ja schon seit 2000 raus. Jetzt gehe ich mir eben kurz dazwischen. Du hast gesagt, so beiläufig, ich mache eine Ausbildung. Ja. Du bist 51 Jahre alt, was machst du für eine Ausbildung? Ja, das ist ein bisschen schräg, wenn ich das jetzt mal so sage. Ich bin eigentlich, muss ich ein bisschen nach hinten aufräumen, wenn du Zeit hast? Nee, nicht so viel. Sag einfach, was für eine Ausbildung okay. Du machst. Also ich mache Bestatter. Ach, da hätten wir ein ganz neues Thema jetzt noch, wir beiden. Da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Das ist ja interessant. Nur vielleicht mit ein paar Sätzen, warum Bestatter? Ich bin gelernter Rettungsassistent. Mhm. Und ich finde allgemein Körperwelten toll. Mhm. Ich befasse mich unheimlich viel mit der Anatomie. Ich finde also absolut das schön, wenn man nach dem Tod eben halt noch was darstellen kann. Mhm. Deswegen fand ich diesen Körperweltenakt ganz toll. So, ich meine, man muss jetzt nicht unbedingt diesen Menschen toll finden, aber allgemein, dass es dem Menschen nahegebracht wird. Du meinst diese große Ausstellung von Professor von Hagen, der Hagen hieß er. Ja, ich fand's auch super. Ich finde zum Beispiel super auch, dass man das auch den Leuten nahebringt, weil man den Tod ja allgemein ziemlich doof findet. Und ich finde, jede Seele hat das irgendwo erlaubt, finde ich, dass man das irgendwo, ja, ich weiß nicht, unter der Erde liegt, das muss man ja nicht unbedingt, kann man ja eigentlich so als Mensch darstellen, wie man war. Ich merke, Jason, mit dir könnte ich über Gott und die Welt auch ganz lange plaudern. Also ich freue mich, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass es schnell geht und dass du dann bald rundherum ein Kerl bist. Und ich wünsche dir, wenn ich mich in dich hineinversetze, erstmal hätte ich wahnsinnige Angst vor der OP, klar, logisch, ist ja auch ein größerer Eingriff. Aber dann wäre ich hochgespannt auf meinen ersten Sex als Mann. Und dafür wünsche ich dir alles Gute und natürlich viel, viel Spaß und viel Glück. Ja, ich möchte kurz noch was sagen zu den Leuten, die das vielleicht so ein bisschen mit sich hören da und ein bisschen positiver drauf eingehen. Also ich habe bislang mitgekriegt, wenn man authentisch ist mit sich und der Umwelt, dass man eigentlich ganz locker angenommen wird. Ja, und in der tollen Stadt Berlin sowieso, glaube ich, diesbezüglich. Lieber Jason, alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke dir auch. Dankeschön, tschüss. Wünsche dir was, tschüss. Danke. Und hier ist Harald. Harald ist 48. Guten Morgen, Harald. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, und was ich ist? Möchte vielleicht noch mal kurz erwähnen, das war ein sehr, sehr spontanes Anrufen. Mhm. Ich beobachte dich aber schon, ich möchte sagen, mittlerweile seit Jahrzehnten. hatte, als ich eben mit zuhörte, hatte ich zu meiner Lebensgefährtin gesagt, du, gerade mit diesen Menschen, also mit den Domian, würde ich doch mal gerne mein Steckenpferd, ich nenne es mal so, mein Steckenpferd besprechen, und zwar Homosexualität. Ich hatte mal in einer Talkshow, in der du warst, mitbekommen, dass du geoutet bist und dich auch als homosexueller Mensch Mann lebt. Als bisexueller Mann, aber ist es wurscht. Oh, bisexueller wusste ich dann nicht. Ja, ja. Aber egal. Wie ist für mich gleich schwul? Ja. Und da habe ich dann gesagt, du, gerade mit so einem Menschen würde ich mal reden, wegen, der ist natürlich kontra. Also um es auf den Punkt zu bringen, ich gehöre zu den Menschen, ich denke mal, es ist mittlerweile eine absolute Minderheit, die absolut etwas gegen diese immer mehr und mehr werdende homosexuelle Gesellschaft hat. Ich gehe mal so weit, Paragraph 175, der lange Zeit Gültigkeit hatte. Ich persönlich würde es sogar befürworten, wenn es wieder so ist. Hör auf. Weil wir erklären ja eben den Leuten. Nee, Harald, ich erkläre eben den Leuten, Paragraph 175 ist, ich glaube, unter Willy Brandt abgeschafft worden und der hat Homosexualität unter Strafe gestellt. Das heißt, man lief Gefahr als Schwuler, wenn man das nachgewiesen bekam, dass man mit einem Mann Kontakt hatte, sogar ins Gefängnis zu kommen. Sowas willst du in unserer Welt nochmal haben? Bist du bei Trost? Nein, eben drum, ins Gefängnis zu kommen, wie du sagst, okay, aber das sollten, wenn es wirklich zu Haftstrafen kommen würde, das müssten dann natürlich Extremfälle sein, wie es auch seinerzeit unter den 175er war. Es war nicht so gewesen, wenn ein Mann geoutet wurde, dass er schwul war, dass er dann automatisch in den Knast kam. Da mussten also schon entsprechende Fakten vorliegen. Ja, aber er kam vor Gericht. Strafmaße ausgesprochen wurden. Ja, aber wir wollen uns heute nicht allen Ernstes darüber unterhalten, dass in irgendeiner Weise Homosexualität keine Geisteskrankheit, aber eine Geistesgestörtheit, eine sexuelle Geistesgestörtheit. Das ist für mich Homosexualität. Na, und wenn ich dann, unsere heutige Gesellschaft dann sehe, viel Spaß mit dem Gespräch mit einem Geistesgestörten, jetzt halt mit mir. Nicht geistesgestört. Ja doch, geistesgestört. Pardon, ich dachte jetzt gerade, du hättest sagen wollen, geisteskrank, geistesgestört. Ja, in der Tat. Ist mir aber auch eine Ehre. Ich kann es gar nicht ernst nehmen, was du da redest, weißt du? Ich weiß, dass du mich nicht ernst nimmst. Und ich sehe ja auch, wie die allgemeine Reaktion ist. Ich hatte jetzt gerade das Vorgespräch mitbekommen, so in Fragmenten. Da ging es darum, dass ein Mensch sich umoperieren lassen will. Mhm. Ich hörte auch, entschuldige, wenn ich das mal so sage, ist subjektiv, aber ich hörte auch eine gewisse Begeisterung. Oder vor einigen Jahren. Moment, stopp. Wie Begeisterung? Bei wem? Ich hörte das gerade, wenn du das jetzt gerade warst, den ich mit dem Hörer hatte, bevor wir beide jetzt gerade reden, da hörte ich habe das aber nur in Fragmenten mitbekommen, dass da wohl du hattest dich da gerade mit einer Person unterhalten, die kurz vor einer die transsexuell ist, ja, genau. Ja. Ich freue mich darüber, dass wir in einer Zeit leben, dass Menschen, die so empfinden, einen Weg heute haben. Und dass sie nicht stigmatisiert werden, dass sie nicht geächtet werden. Gut, du ächtest solche Leute auch noch. Ja, das Wort ächten, ne, das mag ich nicht so. Oder dein Kollege sagte eben im einleitenden Gespräch ausrotten. Um Himmels Willen, solche Worte würde ich nicht sagen. Ja, aber du bist nah dran. Meiner Meinung nach Hilfe. Ja, aber ich will gar keine Hilfe. Ich will gar keine Hilfe. Schon gar nicht von dir. Ja, weil du, respektive ihr, aus meiner Sicht, meiner subjektiven Sicht heraus verblendet seid. Aus meiner Sicht. Ich drehe mir den Spieß rum. Ich sag, du bist verblendet, Harald. Sage ich, aus meiner subjektiven Sicht. Du hast einen falschen, einen etwas gestörten Blick auf das Leben. Ja, und für mich ist zum Beispiel gestört, das ist aber 10 Jahre her. Das sind 10, lass bitte einmal den Satz ausführen. Das ist 10, 12 Jahre her. Da rief bei dir auch nachts ein junger Mann an. Ich glaube, er war 16 oder 17 Jahre alt. Und er erzählte dir, dass er jetzt ganz frisch sein Coming-out hatte. Ja. Und da weiß ich noch deine Reaktion. Du lachtest, du warst begeistert und sagtest, oh, wie schön. Mhm. Da habe ich gedacht, wie ist der denn drauf? Der ist ein 16, 17-jähriger junger Mann, bejubelt. der gerade in der Findung seiner Sexualität ist, natürlich mit sich in sich auch mit verwirrt ist. Und da sitzt ein erwachsener Mann da, der im Fernsehen sogar präsent ist und sagt diesen Menschen, oh, wie toll. Ich wundere mich, wenn du so eine krasse Meinung hast, dass du überhaupt so lange unsere Sendung schon verfolgst, dann muss dir doch ständig der Hut hochgehen. Dann kennst du doch meine Einschätzung auch. Ich kenne deine Einschätzung und das geht mir auch, wenn du hast ja nicht nur, oder es ist ja nicht ein Schwerpunkt bei dir, dass du da sagst in deiner Sendung, projizierst das jetzt alles auf oder schwerpunktmäßig auf Homosexualität. Aber wenn dieses Thema kommt und ich zum Beispiel dann mitbekomme, dass du da, ich sag jetzt mal, bis hin zu Begeisterung hast, in der Tat, dann willst du mich dann durchs Fernsehen springen und dir immer die Ohren anziehen. Pardon, jetzt symbolisch gesprochen. Also ich hab's ja neulich schon gesagt, als es um die Diskussion von Maischberger, um die Maischberger-Sendung geht, dass ich es so leid bin und so müde bin, im Jahre 2014 da noch so ernsthaft darüber noch so ernsthaft zu diskutieren. Ganz Persönliches fragen, ja, Harald? Natürlich. Wenn man so eine, also ich sage jetzt mal subjektiv von meiner Seite bewerten, sehr krasse Meinung hat, hat dieses meistens auch seine Ursächlichkeit? Hast du in deinem Leben irgendetwas mit Schwulen, homosexuellen Männern, Menschen, was Schlimmes, Übles, Abstoßendes erlebt? Ja, also ich persönlich, und ich denke mal, diese Vorinformation hast du bekommen, das hatte ich auch im Gespräch. Ich weiß hier nie mehr irgendwas. In der Tat jetzt nicht, also ist jetzt kein Ferngehabe, sondern es ist wirklich so. Ja gut, dann greife ich da mal kurz rein. Ich habe meine ersten sexuellen Erfahrungen machen müssen, da war ich 7 Jahre alt, da hat ein junger Mann, der war damals, was weiß ich nicht, 18, 19 oder 20, hat sich an meiner Person befriedigt. Ja, das war meine erste sexuelle Erfahrung. Dann, Schicksalsschlag, bin ich mit 11 Jahren in eine Pflegefamilie gekommen. Dort waren 2 Söhne gewesen, beide homosexuell. Mhm. Und ich war in dieser Familie 4 Jahre. Ich habe zwar in diesen 4 Jahren 6, 7 Mal versucht, dort auszubrechen, abgehauen, wieder zurück. Und in diesen 4 Jahren bin ich ein erfahrener Mensch geworden, was Sexualität angeht, weil ich von 11 Jahre bis zu meinem 15. Lebensjahr von diesen beiden Brüdern in volles Programm oder wie immer du es nennen willst, volles Programm der Homosexualität erleben musste. Also missbraucht worden bist von denen? Ja, absolut. Natürlich, absolut. Okay. Das wird natürlich mit dazu beigetragen haben, dass ich heute eine gewisse krasse Meinung habe. Mhm. Aber auf der anderen Seite bin ich, denke ich mal, behaupten zu dürfen, dass ich ein Mensch bin, der die Dinge im Leben trennen, isolieren kann. Mhm. Ohne diese Erfahrung, denke ich mal, hätte ich, oder bin ich von überzeugt, dass ich aufgrund meiner eigenen Einschätzung genauso denken würde. Mhm. Denn immer höre ich, oder wie du jetzt gerade sagst, ja, wir leben im Jahr 2014 und. Entschuldige bitte, etwas Unnatürliches kann ich nicht aufgrund einer angeblich modernen Jahreszahl okay. oder aufgrund von Unterschriften, die Politiker leisten, okay. kann ich nicht aus Schwarz auf mal Weiß machen. Okay, die ganzen Argumente kennen wir auch schon. Dann sagen wir, das gehört auch zur Natürlichkeit dazu, weil es eben nun mal da ist. Im Tierreich gibt es das auch. Weißt du, die leben irgendwo im Zoo. Lass mich ausreden. Ich bin ein bisschen milder im Urteil mit dir, nachdem ich deine Geschichte gehört habe. Das entschuldigt nicht dein krasses Urteil für mich, aber ich bin etwas milder. Ich wollte eigentlich einen Austausch und kein Mitleid. Aber halt, was erwartest du von mir, dass du mir am Anfang sagst, du möchtest letztendlich gerne wieder einen Paragraphen einführen, dass Homosexuelle vor Gericht gestellt werden. Da kann ich doch nicht ernsthaft mit dir darüber diskutieren, Mensch. Aber Domian, du bist ja ein netter Mensch, deswegen wundert mich das. Du kommst mir wirklich sehr sympathisch rüber, deswegen bin ich so verwundert, dass du inhaltlich so... sowas Heftiges sagst. Hast du Kinder? Ich habe Kinder, ja. Jungs, Mädels, wie alt? Ich habe 3 Mädels und einen Sohn. Wie alt ist der Sohn? Die älteste Tochter ist 28, mhm. dann kommt die zweitälteste Tochter, die ist 21, dann kommt mein Sohn, der ist 19 mhm. und eine Tochter, Nachzüglerin, 16, mit Down-Syndrom. So, jetzt stell dir bitte vor, ein Kind zu dir, egal ob Frau oder Mann, Mädchen oder Junge, sagt zu dir, Papa, ich bin schwul oder lesbisch. Was dann? Ich hatte diese oder annähernd diese Situation gehabt bei meiner zweitältesten Tochter und ich hatte diese Situation gehabt bei meinem Sohn. Meine Tochter, die jetzt 19 ist, hatte in der Zeit, wo sie 15, 16 war, mit einer sehr engen Freundin, haben sie da gemeinsame Sexualität entdeckt, mhm. ausgelebt. Mhm. Ich habe sehr, sehr guten, oder ich meine sagen zu dürfen, dass ich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Kindern habe, mhm. wir wirklich über alles sprechen und deswegen meine Tochter mir das auch erzählte. Bei meinem Sohn war es so gewesen. Ja, wie hast du denn darauf reagiert, als sie das dir erzählt hat? Ich hab ihr gesagt, du, Marlene, du bist ein junger Mensch, du verstehst dich sehr, sehr gut mit der Marie, hieß sie, genau, du verstehst dich sehr, sehr gut mit der Marie. Ich kann das irgendwo nachvollziehen, dass ihr da miteinander Erfahrung habt, aber oder Erfahrungen sammelt, habe ich gesagt, aber warte erstmal ab und geh jetzt nicht davon aus, dass du lesbisch bist, sondern entwickel dich erstmal weiter. Okay, das ist ja schon eine milde Aussage. Ich hatte jetzt was Heftigeres. Ja, ich bitte dich. Ja. So, was hast du denn Sohn? Hat der Sohn auch schwule oder bi-Erfahrungen gemacht? Mein Sohn war so gewesen, er war 12, 13 Jahre alt. Naja, gut, dann ja. Dann fing er an und dann sagte er, Papa, vielleicht bin ich später auch mal schwul. Mhm. Sag ich, warum? Ja, viele sind ja schwul und das ist ja eigentlich alles ganz normal und. Schwul ist und cool. Ja, wenn ich sowas höre, ich könnte jetzt am liebsten durch den Hörer kommen und dir einmal ins Ohr beißen. Ne? Okay. Das ist ja dieses Schlimme, weißt du? Aber er war nicht, er ist bisher nicht schwul. Nehmen wir an. Er ist jetzt 19, hat jetzt seine zweite Beziehung. So. Die zweite Beziehung sagt, er ist große Liebe und er hofft zu heiraten. Ich bin erleichtert, dass mein Sohn diese ganze Massenmanipulation davor gefeit oder bewahrt worden ist. Harald, man kann doch keinen Menschen manipulieren, schwul zu werden, so ein Quatsch. Doch. Man kann doch auch keinen. Ich bin schon überzeugt. Ach, du kannst auch diese Gesellschaft, dass hier einer, ich sag das jetzt mal so, eine Art Programm läuft, um eben immer mehr Menschen dahin zu bewegen, dass sie sich sagen, ich bin schwul. Ich muss was fragen zu deinem Sohn. Wenn der Sohn aber jetzt wirklich gesagt hat, Papa, es ist nun doch so gekommen, ich liebe einen Mann und will den Mann heiraten, was dann? Ja, dann hätte ich das zu ihm gesagt, was ich in anderen Fällen, wenn er etwas gemacht hätte, was mir nicht recht ist, hätte ich das auch so gemacht wie in anderen Fällen, zum Beispiel wenn er kriminell geworden wäre oder würde. Ich würde immer zu meinen Kindern stehen, egal was ist und egal wie eine Gesellschaft oder wie auch immer sie dafür verurteilen würde, brandmarken würde. Ich würde immer zu meinen Kindern stehen. Harald, jetzt nur Liebe und gut. Jetzt bin ich sehr beruhigt. Und das ist ein schönes Schlusswort für das kontroverse Gespräch. Aber schade, dass ich nicht weiter ausführen kann, aber ich verstehe das. Wir haben schon sehr lange unterhalten. Wir beide werden mit Sicherheit eine gute Unterhaltung geben von einer Theke. Oder wie auch vielleicht. Immer. Ich meine das nicht böse. Und der 175er, okay, Abby, lass uns nicht mal. Gut, der hat das damals geregelt. Schwule okay. gab es schon immer. Du hast, nein. Du hast gerade sowas Tolles gesagt. Nein. Vor der ganzen Gesellschaft. Du hast gerade was sehr Tolles über deinen Sohn gesagt. Lass uns mal so stehen. Das würde ich in guter Erinnerung behalten. Lieber Harald, alles Gute wünsche ich dir. Danke für deine Meinungsäußerung. Das ist auch, die kann man auch so sagen, dass es hier ist alles möglich. Dankeschön, alles Gute, Harald. Frieden der Nacht. Tschüss, ciao. Den Frieden der Nacht wünscht er mir. Das ist also eine tolle Wunsch. Hier ist Detlef. Detlef ist 53. Guten Morgen, Detlef. Schönen guten Morgen, Jürgen. Detlef, um was geht's bei dir? Ich wollte mal zum Abschluss der Sendung ein bisschen was Positiveres anmerken. Und zwar habe ich einen Schicksalsschlag gehabt im Jahr 2012. Mhm. Habe einen Arbeitsunfall gehabt. Aufgrund oder infolge dieses Arbeitsunfalls musste mir der linke Unterschenkel amputiert werden. Oh, was war das für ein Unfall? Das war ein Arbeitsunfall mit einem, also ich bin LKW-Fahrer seit 35 Jahren. Mhm. Und hab einen Arbeitsunfall gehabt, hab mir viermal den Fuß gebrochen und bin dann operiert worden, Metall eingesetzt worden zur Stabilisierung. Und ja, dabei ist mir auch leider Gottes ein Keim eingebaut worden, der meine Knochen aufgefressen hat und zersetzt hat. Ne? Mhm. Sodass dann keine Alternative war als eine Amputation. Mhm. So, und ja, als ich das dann alles so verdaut hatte und war natürlich eine schwere Zeit, habe ich mir als Ziel gesetzt, mein Ziel im Leben ist, wieder LKW zu fahren. Wow. Und geht das mit einer Amputation? So, und ja, dann habe ich mich natürlich erstmal schlau gemacht und ja, erkundigt und dann wurde mir gesagt, ja, das ist möglich, unter bestimmten Voraussetzungen und Versorgung mit einer Prothese. Das habe ich alles, also ich habe eine Prothese, habe eine Reha hinter mir, habe dort das Laufen gelernt, laufe komplett ohne ohne Gehstützen, kleine sichtliche, sichtlich zu sehen, dass nicht ganz 100%, also als wenn ich einen Gehfehler hätte, aber es ist nicht zu sehen, dass ich eine Prothese trage. Und habe dann mich dann erkundigt beim Straßenverkehrsamt und jeder hat nur gesagt, nein, das ist nicht möglich und das machen wir nicht und. Und ich habe jetzt so lange gekämpft, musste dann beim TÜV sogenannte Fahrproben ablegen, dass ich... Jetzt sag bloß, dass du wieder LKW fahren wirst. Und ich fahre ab 1. März wieder LKW. Wow, das ist ja toll, das ist eine tolle Geschichte. Und das heißt, du hast richtig dafür gekämpft und hast alles dafür getan. Ja. Um und wieder in deinen Traumjob reinzukommen. Ich habe mein Ziel ganz hartnäckig verfolgt und habe mich nicht davon abbringen lassen. Habe auch unheimlich wunderbare und große Unterstützung durch meinen bis jetzt noch ehemaligen, aber wieder zukünftigen Arbeitgeber erfahren, der zu mir damals gesagt hat, gut, der Arbeitsunfall ist bei uns passiert. Ja. Es wäre ja für ihn ein leichtes gewesen, mir die Kündigung zukommen zu lassen. Du kannst wieder einsteigen da. Ich steige dort wieder ein. Sehr gut, sehr gut. Ja, er hat mir das zugesagt und hat auch sein Wort gehalten. Eine sehr schöne, positive Geschichte nach den schwierigen Sachen, die wir heute gehört haben und auch in der Woche. Danke, Detlef, dass du uns das erzählt hast. Das macht sicher auch vielen anderen Leuten Mut, die einen schweren Schicksalsschlag haben, dann doch vielleicht auch nach vorne zu schauen. Und also man kann es schaffen, wenn bestimmte Konstellationen gut sind, sagen wir es mal so. Ja, vor allen Dingen, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Detlef. Und man darf sein Ziel aus den Augen nicht verlieren. Genau. Danke, dass du angerufen hast und viel Glück für den Neuanfang im Beruf. Dankeschön. Tschüss, und Detlef. Mach weiter so mit deiner tollen Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik heute Andreas Fulford. Nächste Woche heißt unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag übrigens unbändige Lust. Und ich möchte da gerne mit Leuten reden, die eine extreme Lust haben auf Sex, auf ausschweifendes Essen oder vielleicht auch eine ganz geheime Lust spüren in sich oder auch leben.